3e. Und da steigt in mir die Wut hoch. Ich kann sie kaum kontrollieren. Ich könnte schreien. Ich beiße die Zähne zusammen, gehe einen Schritt auf sie zu, reiße ihr in meiner Vorstellung schon das Handy aus der Hand, schmettere es zu Boden und trample darauf herum, greife mit beiden Händen nach ihren Einkäufen und werfe sie in hohem Bogen durch den Supermarkt. Um uns herum platzende Milchpackungen, zerscherbene Konservengläser, schreiende Supermarktangestellte. Ich stehe jetzt direkt neben der Frau, öffne den Mund und sage: Verzeihung, darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Lassen Sie mich doch einen Moment Ihr Handy halten. Sie brauchen bestimmt beide Hände zum Einpacken. Die Frau schaut mich überrascht mit offenem Mund an und überlässt mir willenlos ihr Telefon. Während sie ihre Waren einpackt, sage ich kopfschüttelnd ins Telefon: Keine Sorge, Ihrer Frau geht es gut. Sie ist gerade nur beschäftigt. Und was die Berliner betrifft, so schlimm sind sie gar nicht. Die meisten sind sogar sehr hilfsbereit.